Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Und ich bin Claudia Davino. Buongiorno, einen schönen Tag Ihnen. No, no, no in Funkhaus Europa um 10.06 Uhr. Ein Blick ins Netz und schon bestätigt sich unser Eindruck. Die Po's sind die neuen Boobs. Leid mich am Arsch. Arsch des Tages. Diese Woche zumindest in Supermercado, angeführt von den Popo-Popstars wie Nicki Minaj und Kim Kardashian, gilt ja die Devise im Netz, je größer, breiter, desto besser. Jetzt ziehen die Männer nach. John Legend, US-amerikanischer R&B-Sänger und Oscar-Preisträger, den kennen sie normalerweise so. Im Anzug und Krawatte, am Klavier. So tritt er am liebsten auf. Seit gestern sieht man im Netz vor allem sein Hinterteil, und zwar nudo, nackt, gepostet. Jedoch nicht ganz freiwillig, denn genau genommen hat es seine Frau gepostet, Model Chrissy Teigen, auf ihrem Account. Damit möchte sie wiederum ein klares Zeichen setzen, und zwar gegen Sexismus auf Instagram, wo in letzter Zeit immer rigoroser, besonders die Frauen, ja, beschnitten werden. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Just let it be. get just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills. They don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? The morning I wake up, just for the breath of life, I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze and the seasons. So amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in this image so God lived through us. And even in this generation living through computers, only love, love, love can reboot us. Come on, wake up everybody. No more sleeping in bed. Oh, wake up everybody. Yeah. Cause I need a little help. Can't do it alone. Funkhaus Europa. معك غنيت واشتحت وضحكت وبكيت ولعبت بيت كتاب مكتبي وكتبت حروف سميتك انت في اليوم اني واقفه فاتحه روحي ليك اليوم اليوم اني كل ما فيا اهديته لي mit Leak im Maschtieren Polyester Remix in Funkhaus Europa. Der nächste Song, den ich für Sie habe, dieser hier, der ist so ein ja, Weitermach-Song, kann man sagen. Zumindest, wenn man den Titel sich vorknöpft. Un poquito más, ein bisschen mehr, geht immer. Sowieso mit Captain Planet featuring Chico Man, jetzt in Funkhaus Europa. Que tú quieres. kleine zweite Frühstück haben sie wahrscheinlich schon hinter sich. Also finde ich, beste Voraussetzungen, um jetzt zu spielen. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Und zwar mit mir um unsere Funkhaus Europa-CD der Woche. Die tut richtig gut diese Woche. Sie ist eben eine Buena Medicina, eine gute Medizin, heißt das übersetzt. Zusammengebraut von Ragabund. Dahinter stecken ja die beiden Brüder Paco Mendoza und Don Caramelo. Es ist ihr drittes Album. Und reingerührt haben die nicht nur schlau gemachte Cumbia- und Reggae-Sounds, sondern haben sich Künstler gleich aus der ganzen Welt dazu geholt. Und so hört sich ihre Buena Medicina an. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen aussieht, aber ich würde mich gerne von denen verarzten lassen, zumindest von dieser CD. Buena Medicina, gute Medizin heißt, sie kommt von Ragabund. Und ich schenke Ihnen das Album, wenn Sie sich auch gerne von denen verarzten lassen wollen. 0800 567 8774. Nochmal 0800 567 8774 und Sie spielen gleich mit mir im Quiz um die Funkhaus Europa CD der Woche. Aber erstmal anrufen, ist kostenlos. Superquiz. 0800 567 8774. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. It's finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. Clint Eastwood-Version hier in Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super Quiz. Spielen Sie jetzt. Und zwar um unsere Funkhaus Europa-CD der Woche. Die kommt ja von Ruggabund und heißt Buena Medicina. Also wenn es nach mir ginge, ich würde mich sehr gerne von denen behandeln lassen. Mit dieser guten Medizin. Wie sieht's bei dir aus, Klaus? Auch sehr gerne. von daher bin ich heiß auf die CD. Du bist heiß auf die CD. Ich würde mal vorschlagen, wir hören noch mal kurz zusammen durch. Gerne. Reggae Sounds sind auf jeden Fall was für dich? Absolut. Auch Cumbias da drauf. Deutsche Texte. Auf dem Summer Jam Festival war ich jetzt nicht in Köln. Aha. Aber wäre auf jeden Fall mal eine Option für die nächsten Jahre. Sehr schön, die du dir dann auch wahrscheinlich im Auto anhören würdest. Da bist du nämlich gerade, ne? Ganz genau. Auf dem Weg wodurch? Ich bin jetzt auf dem Weg nach Jüterbog. Oh, wo ist das denn? Bisschen im Süden von, also etwa 100 Kilometer. Okay, von Berlin. Genau. Okay, alles klar. Gut, ich sage mal, gut zuhören. Ich starte das Quiz. Wenn du mir sagst, welche Kategorie du denn gerne hättest. Wir haben zwei Stück übrig heute, in denen etwas beschrieben wird. Das ist die Kategorie Sport und Leute. Sport. Sport, okay. Sehr klare Ansage. Ich starte es, gut zuhören. Viel Glück. Danke. Dres pfeift ab! Dres pfeift ab! Ist aufgestiegen! Und kehrt nach über 20 Jahren zurück! Olivier, Olivier, Olivier. Oh, oh, oh. Hey. Klassenerhalt war unser Ziel, haben wir geschafft. Und dann geht's weiter. Und dann alles andere ist eine Zugabe. Und ja, das haben wir geschafft. Toni Seiler, ich hab's gerade gesagt. Wenn er ein Bier in der Hand hat, entweder trinkt er es aus oder es folgt die nächste Bierdusche. Ich glaube aber, dass das Spiel zu Hause gegen Braunschweig, wo wir es in der letzten Minute gerichtet haben, dass da irgendwann so der Knackpunkt kam, wo wir uns gedacht haben, ey, wir sind doch keine Laufkundschaft, sondern wir können sehr, sehr gut mithalten. Tja, was suchen wir in unserem Sportquiz? Klaus? Ich habe absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung? Nee. Okay. Leider nein. Du stehst also praktisch auf dem Schlauch, nicht im Stau, aber... Schon. Eieiei. Mensch, Klaus, ja, dann wünsche ich dir eine gute Weiterfahrt und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich hoffe, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Malte, hallo. Hallo. Hallihallo. Hast du eine Ahnung, was wir suchen in unserem Sportquiz? Ich glaube ja. Du glaubst ja. Es geht um den Aufstieg, der vor 2-3 Monaten im Fußball passiert ist. Oh, das hört sich sehr analytisch an. Seit 20 Jahren. Ja. Das erste Mal aufgestiegen. Ich weiß nur nicht genau, wer es ist, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Fußballfan. Oh nein, aber die Nachrichten hast du gut auf dem Schirm. Ja, ne? Oh. Es hat gespielt Braunschweig gegen... Gegen. Ja, und wer ist aufgestiegen? Genau. Ich sag jetzt einfach mal so ins Blaue hinein, Rot-Weiß Essen. Mann, oh Malte, nach der Vorlage, die ja schon einen super Sportjournalisten aus dir machen würde. Leider nein, nicht Rot-Weiß Essen, aber ja, vielleicht glaubst du beim nächsten Mal. Malte, danke. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao. So, wir gehen mal zu den Frauen. Steffi, hallo. Hallo. Hast du eine Ahnung, wer da aufgestiegen ist? Ich hab's gesehen, aber da ich auch nicht so ein großer Fußballfan bin, habe ich es mir nicht so richtig gemerkt, muss ich gestehen. Du hast ja nicht den Verein gemerkt, der da aufgestiegen ist. Nee, aber mitgekriegt habe ich es auch. Aber oh, und dann hilft es dir wahrscheinlich auch nicht zu sagen, dass die ein ziemlich kleines Stadion haben und wo ja auch alle drüber spekuliert haben, wie das da alles reinpassen soll, also die Fans ins Stadion. Hilft dir auch nicht. Hilft mir leider auch nicht. Ich rate auch einfach mal. Sind ja nicht so viele Vereine aufgestiegen. Vielleicht Paderborn? Paderborn. Nein, ist es nicht. Mensch, liebe Steffi. Ja, aber bist auch sehr nah dran, kann ich dir nur sagen. Ja. Ach Mann, ey. Dann guten Tag noch. Janine nach Oldenburg. Hallihallo. Ja, hallo. Hallo, hast du eine Ahnung? Hast du vielleicht auch das Spiel gesehen? Hast auch keine Ahnung? Nein, leider nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie können wir dir denn helfen, Mensch? Also die sind jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga, sind aufgestiegen, haben ein super Mini-Stadion. Ja, haben harte Spiele dann noch vor sich, ne? So. Ja. Was ich habe keine Ahnung, sagen? Ich könnte noch nicht mal was raten. Du kannst doch niemals einen Verein raten. Rat doch einfach irgendeinen kleinen, der dir, oder eine kleine Stadt vielleicht, die dir in den Kopf kommt. Auch nicht. Jetzt nee, das ehrlich nicht. Leider nicht. Okay, Janine. Mann, oh Mann. Danke dir. Euch. Tschüss. Ciao, ciao. So, Carsten aus Wuppertal. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Carsten. Ja, ich glaube, ich weiß es. Es ist ziemlich einfach, weil ich nämlich ganz am Anfang was von den Lilien gehört habe. Und das kann nur Darmstadt sein. Darmstadt 98. Yeah. Du kennst dich also aus, weil die Lilien, die kamen in der Vereinshymne vor. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall das Wort gehört, Lilien. Ich glaube, das war gar nichts gesungen oder so. Aber alles andere hätte mir überhaupt nichts gesagt. Also nur wegen den Lilien hätte ich jetzt gewusst, dass es Darmstadt ist. Woher weißt du denn, dass die Lilien in der Vereinshymne vorkommen von Darmstadt? Weil so wie die Duisburger Zebras sind halt die Darmstädter Lilien. Alles klar, super kombiniert. Hast ja auf jeden Fall die Ruggerbund-CD, die Funk aus Europa-CD der Woche verdient. Dauert noch ein bisschen, bis sie bei dir ist. Kannst vielleicht so lange noch bei uns im Netz schauen und dich informieren und einstimmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ciao, Carsten. Tschüss. Ja, ciao. Hey du, ich hab oft an dich gedacht in letzter Zeit. Ich weiß, es ist schon länger her. Mir gedacht, vielleicht könnten wir uns ja mal wiedersehen. Könnt dir von mir, du mir von dir erzählen. Ich meine, ich weiß, eigentlich kennen wir uns nicht. Wir haben uns nur einmal kurz gesehen. Es war schon derbe spät, ich über drüber und du kurz vorm Gehen. Ich frag mich, wie's dann ist, ob ich dich dann wohl küss. Frag mich, wie's dann wirklich wär, kommen wir uns dann endlich näher. Und ich frag mich, wie du riechst und was du in meinen Augen siehst. Lass uns in die Arme nehmen, frag mich nicht, wohin wir gehen. Frag mich nicht, wohin wir gehen. Ich frag mich, wie du lachst und ob du dabei Grübchen hast. Oder bist du eher ernster und diskret? Was ist deine Lieblingsfarbe, blau oder orange? Und welches ist dein Lieblingslied? Bist du ein Morgenmuffel oder schon früh unterwegs? Trinkst du lieber Kaffee oder Tee?

Oh Dom, Flavio Coelho featuring Gael Faye in Funkhaus Europa. Ab heute startet ja in den Kinos Terminator 5 oder Terminator 5, Genesis. Arnold Schwarzenegger ist also back. Der hört sich ja normalerweise so an. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Genau, Spanisch hat er auch schon mal versucht zu reden. Hasta la vista, baby. Heute gibt's auf jeden Fall einen Riesengerummel in sämtlichen Ländern. Wir haben ihn mal rausgesucht, wie sich der Terminator wirklich in den anderen Sprachen anhört. So zum Beispiel in Frankreich. Ça n'a aucun sens. John m'a envoyé à ton secours. Das ist er nicht. Warten Sie. Terminator, oui. Mais on s'est déjà occupé de lui. Jetzt gleich. Je t'ai attendu longtemps. Je t'ai attendu longtemps. Ich habe lange auf dich gewartet. Genau, noch viel eindringlicher geht das auf Russisch. Отдайте мне, живо. Одежда тебе не понадобится. Я ждал тебя. I'll be back. Ich komme zurück. Sein liebster Spruch. So klingt das auf Hindi. Mein Papa Sanga. Ja? Und auf Italienisch? Tornerò. Cosa? Ja, ich komme wieder. Heute ist auf jeden Fall da in den Kinos. Arnold Schwarzenegger, Terminator Faith. Faith, sage ich schon. Five. Genesis. Jetzt Naughty Boy featuring Sam Smith. La la la. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's firing. Enough is enough. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering. Funkhaus Europa aus Israel, Habib Galebi, von Iowa. Habib Galibi von Iowa, und das heißt Ja auf Arabisch, und dahinter stecken drei Schwestern, die, wie ich finde, wunderbar die jemenitische Musiktradition mit deftigen Hip-Hop-Reggae-Beats garniert haben. Und das hier ist auch jemand, der wunderbar den Soul garniert. Stevie Wonder, Master Blaster, jetzt in Funk aus Europa. On the corner at the von Costa Rupa hier, 10.51 Uhr. Bienvenidos al final del mundo. Heißt übersetzt sowas wie herzlich willkommen am Ende der Welt. So werden sie in Ushuaia begrüßt, an der untersten Spitze Argentiniens am Ende des Feuerlandes. Sie können sich da auch einen Stempel abholen, der ihnen das dann nochmal bestätigt. Habe ich nicht gemacht, war zu viel Gerummel an dem Stand, denn so richtig fernab kam ich mir da überhaupt nicht vor. Leid mich am Arsch. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Wir suchen den Arsch der Welt. Funkhaus Europa-Korrespondent für Afrika, Jan-Philipp Schlüter. Überkommt dieser Gedanke dann doch manchmal? Vor allem dann, wenn er durch sein Land reist. Hier im südlichen Afrika gibt es einige Orte, die ich salopp als den Arsch der Welt bezeichnen würde. Einfach, weil die Länder hier so riesig und so dünn besiedelt sind, dass ich mir immer wieder verloren vorkomme. Da rutscht mir dieser Satz immer wieder raus. Zum Beispiel im Kaoko-Feld im Norden Namibias, wo das Nomadenvolk der Himbas lebt. Oder irgendwo im Süden Malawis, wo es vor kurzem eine Sturmflut gegeben hat. Geografisch gesehen könnte man vielleicht Kap Agulhas als den Arsch der Welt bezeichnen. Zumindest ist das der südlichste Punkt Afrikas und nicht das Kap der guten Hoffnung, wie immer wieder geglaubt wird. Kap Agulhas hat aber noch eine andere Besonderheit. Hier fließen der Indische Ozean und der Atlantik zusammen. Das macht das Meer so stürmisch, dass sie einer der größten Schiffsfriedhöfe der Welt ist. Um die 150 Schiffe sind im tosenden und schäumenden Wasser schon gesunken. Und das, obwohl der zweitälteste Leuchtturm Südafrikas hier seinen Dienst tut. Wenn man den Schiffbruch dann überlebt hat, ist man sicher der Star bei jedem Party-Smalltalk. Wer kann schon von sich behaupten, er sei am Arsch der Welt untergegangen? Definitiv wenige. Diese Woche streiten sich unsere Korrespondenten in Funkhaus Europa darüber, wo denn nun der wahre Arsch der Welt liegt. Und Sie können mitentscheiden und sich das Ganze angucken. Auf funkhauseuropa.de haben wir Ihnen nochmal unsere ganzen Korrespondenten zusammengefasst und die Orte. Le soleil frappe à ma fenêtre, je lui souris. J'ai deux, trois mélodies en tête. Les sales nouvelles chantent leur refrain. Mais aujourd'hui personne cassera mon entrain. Bien trop zen et même que dans ma tête un peu larguée, y'a une base de funk et un beat de reggae. Derrière la vie, y'a ce bruit, la ville qui ronronne. Faut que je sorte et prendre un peu ce qu'on me donne. Derrière la vie, ça sent le printemps. J'ai la flemme de rien faire, j'suis pressé de prendre mon temps. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. C'est mon instant, suis mon instinct. Rien n'est important. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. Tout est léger, laisse-moi qui. Croise mon voisin dans l'ascenseur. J'aimerais bien l'inviter demain avec sa sœur. Je salue les éboueurs, les flics et cette blonde en tailleur. Oh, son joli sourire tombe à pic sur ma bonne humeur. Sa vie, sa rit, sa gueule sur mon trottoir. Du grec au chinois, de l'épicier au bar. Y'a une odeur de café, des couleurs au soleil. Une odeur de marée, les cinq sens en éveil. Tout le monde se check. Des cassos aux beaux gosses, des gentils aux féroces, des bolos aux colosses. Même les pervenches font la grève avec joie. On va trinquer, elles vont chanter avec moi. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. C'est mon instant, suis mon instinct, rien n'est important. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. Tout est léger, laisse-moi kiffer ici maintenant. 15h du matin. Ah mais toi, une journée normale, tu te lèves genre vers quelle heure? Bah, je sais pas, 15h du matin. Ah ouais, tu vis toi? Elle est belle. Ah, t'as pas écouté le temps? Non, c'est quoi cette horaire de chômeur? Mais quel chômeur? C'est. Vas-y, c'est. Nanana, 15h du matin. 15h du matin. Dann müssen nicht nur die zwei in dem Song sich die Konfetti Augen reiben, wenn ihnen jemand sagt, es ist 15h du matin. 15 Uhr am Morgen. Grand Corps Malade und John Maman waren das in Funkhaus Europa. Bis zu den Nachrichten Farhot von Represent Hard. Wir hören uns danach wieder. Passender könnte es nicht sein. Griot-Musik, Tanz und Trommeln. Afrikanische Kultur und Lebensfreude. Mitten in Köln, mitten im Sommer. Das Mit-Afrika-Festival 2015. Live unter anderem mit Elida Almeida, BKO-Quintett und Mariama. Funkhaus Europa präsentiert das Mit-Afrika-Festival 2015 vom 17. bis zum 19. Juli im Schokoladenmuseum in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Falco Puppe. Guten Tag. Urteile in Köln. Angeklagte im Saal-Oppenheim-Prozess schuldig gesprochen. Fahrstuhl zum Bankrott. Zeit für Rettung Griechenlands läuft ab. Und neue Zahlen der UNO. Bereits mehr als 4 Millionen Syrer vor Krieg ins Ausland geflohen. Im Prozess gegen die frühere Führung des Bankhauses Saal-Oppenheim sind alle 4 Angeklagten zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Bei 3 setzt das Kölner Gericht die Strafe jedoch zur Bewährung aus. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen für alle 4 ehemaligen Bankchefs gefordert. Markus Schmitz. Konkret geht es um ein Immobiliengeschäft und einen riskanten Kredit im Zusammenhang mit dem Niedergang des Unternehmens Arcandor. Dabei soll der Privatbank Saal-Oppenheim einen Schaden von etwa 105 Millionen Euro entstanden sein. 128 Tage dauerte dieser Prozess. Beobachter gehen davon aus, dass der Angeklagte, der zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, Rechtsmittel einlegen wird. Die Begründung zu den Urteilen soll heute 6 bis 8 Stunden dauern. Griechenland läuft die Zeit davon. Bis Mitternacht muss Athen den internationalen Gläubigern eine Liste vorlegen mit Reform- und Sparvorschlägen. Die griechische Regierung hatte gestern beim Euro-Rettungsschirm ESM weitere Kredite beantragt. Aus Brüssel, Raisina. Im Gegenzug sagt sie ab nächster Woche Renten- und Steuerreformen zu, allerdings ohne diese Zusagen bisher zu konkretisieren. Am Sonntag werden die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden, ob die von Griechenland vorgelegten Spar- und Reformmaßnahmen ausreichen, um ein drittes Hilfsprogramm zu bewilligen, dessen Volumen sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds auf mindestens 50 Milliarden Euro belaufen muss. Allein in diesem Jahr muss Athen Schulden in Höhe von 26 Milliarden Euro begleichen. Bereits morgen werden griechische Staatspapiere in Höhe von 2 Milliarden Euro fällig. Es ist derzeit die weltweit größte Flüchtlingskatastrophe. Der Krieg in Syrien hat nach neuen Zahlen der Vereinten Nationen bereits mehr als 4 Millionen Menschen aus dem Land getrieben. Allein in den vergangenen 10 Monaten hätten 1 Million Menschen das Bürgerkriegsland verlassen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Guterres in Genf. Hans-Jürgen Maurus. Zudem seien 7,6 Millionen Syrer Vertriebene im eigenen Land. Tragischerweise ist immer noch kein Ende des syrischen Bürgerkriegs in Sicht. Im 5. Jahr verschlimmert sich der Konflikt immer noch und die Zahl der Flüchtlinge steigt. Die UNO rechnet bei anhaltendem Trend mit 4,3 Millionen Flüchtlingen bis Ende des Jahres. Allein in der Türkei befinden sich mittlerweile 1,8 Millionen Syrer, im Libanon mehr als 1 Million. Die UNO hat als Kosten für humanitäre Hilfe für 2015 sage und schreibe 5,5 Milliarden Dollar veranschlagt. Nur 25% der Gelder sind bisher zugesagt. Die Opposition in Berlin wirft dem Kanzleramt Totalversagen vor. Grund sind neue Medienberichte, wonach der US-Geheimdienst NSA die Behörde offenbar bereits seit Jahrzehnten abgehört hat. Die Grünen fordern Kanzlerin Merkel nun eindringlich auf, umgehend zu handeln. Aus Berlin, Jan Gawert. Hochnotpeinlich seien die neuen Enthüllungen für die Kanzlerin, meint der grüne Fraktionsvize und Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss Konstantin von Notz. WikiLeaks und investigative Journalisten führten die Kanzlerin im Wochentakt vor. Das sei auch das Ergebnis einer anhaltenden Verweigerungshaltung der Kanzlerin. Sie verspreche zwar öffentlich immer Aufklärung, hintertreibe sie aber gegenüber dem Parlament, so von Notz. Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichten, die Ausspähungen seien weit umfangreicher als bisher bekannt. So sei nicht nur Merkels Regierung, sondern auch ihre Vorgänger Schröder und Kohl von den USA systematisch ausgeforscht worden.

Genau, und sie stellen sich also neben Arnold Schwarzenegger, umarmen ihn, ist ja schließlich nur eine Wachsfigur, denken sie, und dann sowas. Plötzlich springt und bewegt sich die Figur. Ja, was für ein Schreck. No touching. Let me hold it. You want to come in the shot? My God. Ja, plötzlich wird die Wachsfigur lebendig und der echte Arnold Schwarzenegger steht da. Riesiger Schreck für die Besucher. Thank you. Wenigstens kriegt er noch sowas hier. Ein Sorry über die Lippen am Ende. Immerhin. Materie ist das. Welt der Wunder. Yeah. Wellen, die du siehst, schlagen gegen diese Felsen seit 3 Milliarden Jahren. Ob sie uns bemerken oder ob sie sich an irgendwas erinnern. Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan. Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm, das so aussieht wie wir. Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel, wenn ich es teile mit dir, unendliche Weiten. Wir schicken Roboter auf Reisen, bringt uns was Schönes mit, schreiben, lassen es in Flaschen treiben, stimmt, gibt's ne Nachricht zurück. Wir wachen auf mit Sorgen, wachen auf mit Falten, wachen auf mit nem Lächeln im Gesicht. Jemand geht wie Hund Wasser, löschen sein Feuer, trotzdem vergessen wir ihn nicht, denn wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit nem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so nah. Sprech deine Sprache nicht, versteh jedes Wort. Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon klingelt. Es bleibt ein mystischer Ort, Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die Stadt. An unseren Fenstern vorbei, Mama Erde trägt Klunk, schmückt sich mit Brillanten. Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis. Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün. Gelb, blau, grau oder rot, wir sind Marley, Hendrix, Mozart, Biggie, Queens of the Stone Age und Deepish Mode. Wir gucken bis zum Urknall. Ich kann hören, wie dein Herz tobt, egal ob wir fallen oder aufsteigen. Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen, die so waren wie du, das muss doch ausreichen. Mann, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel, die ganze Erdkugel bebt, wir haben überlebt. Und du glaubst nicht an Wunder, und du glaubst nicht an Wunder. Tout le monde pense, tout le monde danse aussi, tout le monde danse aussi, tout le monde danse aussi, tout le monde danse aussi, tout le monde danse, tout le monde danse, tout le monde pense aussi, tout le monde pense aussi, tout le monde pense aussi. Tout le monde pense aussi, ok, tout le monde pense, ok, ok, tout le monde pense, ok, ok, tout le monde danse aussi, ok, tout le monde danse aussi, ok, tout le monde danse aussi, ok, tout le monde danse aussi, les paralytiques, les paralytiques. politique. Quand je dis politique, y en a qui tique. Y en a qui tique. Si je dis politique en toc. Si je dis politique en toc. Lequel a des tocs. Tout le monde pense. Tout le monde pense. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Tout le monde danse aussi. Se passe, Gio Joa und Lieutenant Nicholson in Funkhaus Europa. Global Sounds aus Frankreich waren das. Feinsten Global Sound, den kriegen Sie bei uns in Funkhaus Europa ja jeden Tag. Einmal in der Woche aber drücken wir bei einem ganz bestimmten Song die Stopptaste und lassen uns die ganze Geschichte erzählen. Unsere Story behind. Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super Musik. Heute ist das der Song Bernaculo, den Sie schon oft bei uns gehört haben. Kommt vom DJ- und Produzentenkollektiv Future Brown. Die fusionieren gerne Dancehall mit Rap, R&B und Reggaeton. Future Brown sind vier DJs unterschiedlichster Herkunft, die sämtliche Sprachen dieser Welt sprechen. So wie eben in dem Song Bernaculo. Yo soy la madura, yo soy la tortura, tú no sabes nada, tú eres basura. Yo soy la madura, yo soy la tortura, tú no sabes nada, entre mi cultura. Vernacular is the like native dialect. Vernaculo bedeutet Muttersprache. Sängerin Maluka spricht darin über Sprache und Identität. Wie deine Identität durch Sprache geprägt wird, sie aber auch gleichzeitig verfremdet, weil du niemals eine Sprache besitzen kannst. Und sie geht mit dem ganzen Thema verspielt, verärgert um. Way, you know. Maluka says, mira mi culo, mi vernaculo. Maluka singt, mira mi culo, mi vernaculo. Was so viel bedeutet wie, schau auf meinen Hintern, auf meinen einheimischen Hintern. Es reimt sich halt. Sie will damit sagen, dass sie nur über ihr Spanisch definiert wird. Es geht aber darum, mehrsprachig zu sein. Es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, dass sie zwischen zwei Gesellschaften, Sprachen, zwei Identitäten oder Ländern wählen müssen. Es geht um dieses Gefühl der Fremde. Und sie spielt mit dieser Wut darüber. Playful anger. Japonie tropical, Japonie tropical, Japonie tropical, Japonie tropical. So you know, I'm from Kuwait, and but I've lived in the West. Ich komme aus Kuwait, habe aber lange im Westen gelebt. Aber ich habe nicht das Gefühl, zu der einen oder anderen Gesellschaft zu gehören. In Kuwait fühle ich mich fremd, aber ich fühle mich auch nicht westlich. Keiner gab mir einen Pass. Ich bin seit langem abhängig von Visa. Ich fühle mich also immer irgendwie dazwischen. I always feel like in between, you know? Especially the Spanish speakers were really into it. Besonders die spanisch sprechenden Leute lieben diesen Song. Immer wenn du etwas in deiner Muttersprache hörst und es dann auch noch magst, ist das was ganz Besonderes. Es gibt so viele Leute, die Spanisch sprechen, aber auch Reggaeton-Fans lieben das Lied. Genauso wie Malukas-Fans und unsere. Der Song spricht eben viele verschiedene Leute an. You know, and fans of Maluka and fans of us, so it's like crosses a lot of different populations, you know. Well, at the end of the song, she speaks in Japanese. Gegen Ende des Liedes spricht Maluka Japanisch. Auch das zeigt ihre Affinität zu anderen Sprachen. Sie singt, Hi, sprichst du Japanisch? Mein Name ist Maluka. Einfach so, als süßer kleiner Happen für unsere japanischen Fans. Da meine Schwester fließend Japanisch spricht, konnte sie uns auch mit dem Text helfen. Aber es hat lange gedauert, bis Maluka das auch aussprechen konnte. Es ist sehr schwierig. It's very difficult, you know. Nihongo, dekimasu ka? Atashi no namae wa Maluka desu. Ist ja auch voll normal, mal eben ganz viele Sprachen zu sprechen. Auf jeden Fall polyglotte Künstler stecken hinter dem DJ- und Produzentenkollektiv Future Brown. Bandmitglied Fatima Al-Khadidi war das gerade. Zurzeit erobern sie die Festivals dieser Welt. Am Wochenende waren sie noch beim Roskilde Festival in Dänemark, Future Brown, oder aber auch beim Open Source Festival in Düsseldorf. Auf jeden Fall ein Hinhörer, sowieso der Song Bernaculo. Ich spiele ihn jetzt nochmal in voller Länge hier in Funkhaus Europa von Future Brown. Yo soy la madura, yo soy la tortura, tú no sabes nada, tú eres basura. Yo soy la madura, yo soy la tortura, tú no sabes nada, entra en mi cultura. Hazme un favor, no me toques, tengo el sabor. Tú sabes que yo tengo calidad, yo tengo más, no te lo doy, que tú nunca terminas. Hágame favor, no me provoques, traigo el dolor. Sabes que yo puedo amenazar, yo tengo más. No te lo doy, que tú nunca traes nada. La gente no quiere gozar, tu me estás agarrando y yo quiero bailar. Pena que no sabe, no tenga. Ese son de ayer, tú no puedes más. Mírame el culo, mi vernáculo, mi lengua da pela con el sándalo. Mírame el culo, mi vernáculo, mi lengua da pela con el sándalo. Mi vernáculo, mi lengua da pela con el sándalo. Mírame el culo, mi vernáculo, mi lengua da pela con el sándalo. El climato musical, escalo mundial. Yo soy global, japonés y tropical. Japonés y tropical, japonés y tropical. Japonés y tropical. El climato musical, escalo mundial. Yo soy global, japonés y tropical. Japonés y tropical, japonés y tropical. Japonés y tropical. Yo soy la madura, yo soy la tortura. Tú no sabes nada, tú eres basura. Yo soy la madura, yo soy la tortura. Tú no sabes nada, entra en mi cultura. Hágame favor y no me toques. Tírame la puya, no, no, no provoque. Sigo adelante o más para atrás. Sigo adelante o más para allá. Hágame favor y no me toques. Tírame la puya, no, no, no provoque. Sigo adelante o más para atrás. Sigo adelante o más para allá. El sonido es duro, no lo toques, traigo el futuro. Ya tú sabes que yo tengo claridad, yo tengo más, no te lo doy, que tú nunca te añinas. Hágame un favor, no me toques, tengo el sabor. Ya tú sabes que yo tengo calidad, yo tengo más, no te lo doy, que tú nunca te añinas. La gente lo quiere gozar, tú me estás agarrando y yo quiero bailar. Pena que no sabe, no tenga, ese son de ayer, tú no puedes más. Mírame el culo, mi vernáculo. Mi vernáculo, mi lengua da pela con el sándalo. proyecto musical, escala mundial. Yo soy global, japonés y tropical. Nihongo, dekimasuka? Atashi no namae wa Maluka desu. Herrlich, dieses Stück auf Japanisch am Ende. Vernacolo, Future Brown featuring Maluka. Und die ganze Story behind zu diesem Song, die finden Sie nochmal hier. Super Musik. Mehr dazu im Netz. funkhauseuropa.de. Und das hier ist José Feliciano. California Dreaming. Jetzt holen Sie mal Ihre Träume und Gedanken wieder ganz langsam zurück. Denn so weit brauchen Sie jetzt gar nicht zu reisen. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super unterwegs. Wir reisen jetzt zu einem Ort, der ist gar nicht mal so weit, aber... Sitios secretos de Barcelona. Soll heißen, geheim. Geheime Orte in Barcelona, flüstert uns der Borja aus Barcelona. Genau dahin reisen wir heute in geheimer Mission sozusagen mit Funkhaus-Europa-Reporterin Marilina Moratalla. Sie ist in Barcelona aufgewachsen und sitzt jetzt bei mir im Studio. Marilina, verrate uns doch mal, was es mit diesem geheimen Orten in Barcelona auf sich hat. Um es gleich vorweg zu sagen, es geht nicht um irgendwelche unterirdischen Geheimgänge, sondern um unbekannte Orte in Barcelona und über die man eigentlich eben schweigen sollte. Deswegen könnten heute einige sauer auf mich sein. Und man sollte zum Beispiel schweigen über Los Bunker, auf die wir später heraufklettern werden. Und über diese Bunker sagt ein junger Barcelonese: Sie haben Zauber und sind vor den Touristen versteckt. Es ist eben nicht die Sagrada Familia. Okay, klar. Vor der Sagrada Familia stehen ja auch immer jede Menge Menschen. Extrem lange Schlangen davor. Zumindest als ich das letzte Mal in Barcelona war, dachte ich, überall Touristen. Gibt es überhaupt noch Orte, die vor Touristen versteckt sind? Auf jeden Fall. Es sind nämlich Orte, die innerhalb der Familie weitergegeben werden, also von Generation zu Generation. Und so viel kann ich schon sagen, das sind Orte, die unglaublich glücklich machen, weil sie die Augen und auch das Herz verzaubern und auch selbstverständlich durch den Magen gehen. Und wenn das jetzt auch ein bisschen kitschig klingt, wenn man diese Orte in Barcelona kennt, ist es unmöglich, dort unglücklich zu sein. Wir sind gespannt. Die kriegen Sie nämlich gleich, die Orte, die in den Magen gehen, in die Augen und ins Herz aus erster Hand hier in Funk aus Europa. Le sable et le ciel. Non, non, n'envoyez personne. Et dites à vos hommes de faire une prière si je me perds. À mille, mille de la froideur des villes, de ceux qui les peuplent, je file vers des horizons tranquilles. Dans le désert, dans le désert. J'ai couru sur les dunes, dormi sous la lune. Lou Di Franco, dans le désert in Funk aus Europa, übersetzt sowas wie in der Wüste. Da gehen wir jetzt nicht hin, aber wir machen uns trotzdem auf Spurensuche. Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super unterwegs. Wir schnuppern uns über durch die Spuren an unbekannten Orten in Barcelona. Keine Frage, die katalanische Mittelmeerstadt, ja, die gehört definitiv zu den beliebtesten Urlaubszielen. Wer schon mal dort war, hat schon selbst erlebt, wie viele Touristen da sind, vor allem an den Hauptsehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel La Sagrada Familia, Schlangen en masse. Nicht so an dem Ort, an den wir jetzt hingehen und sie mitnehmen. Das sind alles Orte, die nur die Einheimischen kennen. Und unsere Funk aus Europa-Reporterin Marilina Morataya, sie ist dort aufgewachsen in Barcelona und führt uns jetzt genau dorthin. Ja, und zwar, wir müssen richtig hoch und viele Treppen steigen. Und zwar zu Los Bunker del Carmel. Das sind alte Bunker aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Okay. Und jetzt liegen die an der fast höchsten Stelle der Stadt. Und heute bilden sie auch die beeindruckendste Aussichtsplattform von ganz Barcelona. Und was man dort sieht, ist wirklich atemberaubend. Du hast von dort einen Blick auf die ganze Stadt. Du siehst das Meer, die Sagrada Familia, die Berge. Es ist so, als würde man in einem 360-Grad-Panoramabild stehen und du stehst da nur und denkst wirklich, wow. Und die Stimmung ist auch gigantisch. Viele junge Leute, die hier hochkommen, um Musik zu machen, Partys zu feiern oder Liebespaare, die sich vor diesem gigantischen Blick fotografieren lassen und die setzen sich wirklich, und das wirklich ungelogen, an den äußersten Rand der Bunkerdächer, unter ihnen der Abgrund. Also mehrere hundert Meter geht es da runter. Wow. Also eine falsche Bewegung und es ist vorbei. Ja? Mhm. Und ich habe den 18-jährigen Alex gefragt, wie er denn so verrückt sein kann, so etwas zu tun. Und er hat mir geantwortet. Weil es mir ein Gefühl gibt, als könnte ich mit den Augen die Welt aufessen. Ein absolutes Gefühl von Freiheit. Der hört sich ja noch total geflasht an vom Ort der absoluten Freiheit. Los Bunkers de Carmel. Wir fahren jetzt aber ins Herz der Stadt. Ja, und zwar ins Borne-Viertel, einer der hipsten Viertel von Barcelona und sehr schön am Meer gelegen. Aber wir fahren dahin, weil wir eine Kirche besuchen wollen, nämlich Santa Maria del Mar, einer der spektakulärsten gotischen Kirchen in Barcelona mit wahnsinnig hohen Säulen. Und wer nach oben schaut zu den Fenstern, der könnte was entdecken, womit er gar nicht gerechnet hat, nämlich das Wappen vom FC Barcelona. Also auch was, ja, also auch was für Fußballfans, die Kirche. Aber deswegen kommen die Einheimischen eigentlich nicht regelmäßig in diese Kirche, sondern weil Santa Maria del Mar auch für Herzensdinge zuständig ist, wie mir der Küster Manel erklärt hat. Aber selbstverständlich, derjenige, der eine Freundin oder einen Freund sucht oder Liebeskummer hat, der muss zum heiligen Antonius. Der weiß schon, was zu tun ist. Also mich hat vor vielen Jahren meine Cousine nach Santa Maria del Mar zu San Antonio geschleppt und wir sind damit komplett in eine Hochzeit geplatzt, hat aber funktioniert mit San Antonio. Wenn man, man muss ihm so einen kleinen Brief so neben der Statue legen und ich kann sagen, in 2 Wochen hat man dann seine große Liebe gefunden. So, jetzt haben wir aber was fürs Auge gehabt, jetzt aber was fürs Herz. Fehlt nur noch was für den Gaumen, oder? Was hast denn Leckeres? Genau, und da muss ich echt sagen, da war die Entscheidung etwas schwer, denn normalerweise essen wir ja in Barcelona Pan con Tomate, das ist das katalanische Nationalgericht. Aber wie du siehst, habe ich dir ja was mitgebracht. Ja, lecker. Was mit Tapas gar nichts zu tun hat. Ja, genau. Und zwar ist das der Chupa Chup. Ich weiß nicht, ob du den Chupa Chups kanntest. Sí, claro que sí. Ja. Sehr lecker. Und der Urlolli in Barcelona praktisch erfunden und hergestellt. Und in Barcelona hat ihn eigentlich jeder im Mund. Von der Omi bis zum Manager. Ich auch. Ja, und wir jetzt nämlich auch. Ich weiß gar nicht, ob man uns jetzt noch versteht. Und wer seine Kinder glücklich machen will, der kann einen Fabrikbesuch machen. Und da triffst du garantiert auch keine Touristen. Nee, dafür aber ausgebeulte Wangen und glückliche Gesichter. Na, genau. Die Insider-Tipps für Barcelona, die kriegen Sie sonst nur, wenn Sie entweder zufällig Familie in Barcelona haben oder so wie wir eine Expertin losschicken. Focus Europa-Reporterin Marilina Morataya. Gracias. De nada. Girl, come over, me want you closer. Tired of the rainy days. we gonna run out of luck love sooner or later? You better make time to sit down and put pen to paper. She cuss me, tell her friend them both, say she not trust me. Well, if I saw it, I feel me, then let it be. Since the last 3 months, we know you want for me. You want pick up my phone, but me can't call you. Well, if a question, me I go ask you. Yeah, baby, love you, why you are going so? No, you are sure I for back up and why you. Me want pick up the phone, but me can't call you. Por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, animales, animales, animales, animales, animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Sigo mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca. Estoy en el Pleistoceno. Lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos tomado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo. De adelante para atrás, iluminando milenios. Es el zodíaco del hombre paleolítico. La negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes. Científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima. Es el momento que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada. La bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu monte. Hemos tocado la foto donde empuñas tu garrote. La prehistoria ya no existe. El libro se está escribiendo de adelante para atrás. iluminando mis años. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días, crujen los días. Y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Y en las mandíbulas del tiempo crujen los días, crujen los días. Y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Von den Höhlen Malereien hat er sich inspirieren lassen, Axel Kriger, und deswegen heißt der Song auch Hombre de Piedra, der Steinmensch, denn es geht in diesem Song auch um Prähistorisches und welche Einflüsse es auf heute hat. Wenn Sie vielleicht in den nächsten Tagen aber vorhaben, nicht in eine Steinhöhle zu gehen, sondern nach Mailand zu reisen, in der Modestadt Italiens, da hole ich mir zumindest immer gerne so ein paar Tipps und Impulse in Sachen Klamotten, dann verrate ich Ihnen, was Sie besonders modemäßig da sehen werden. Very hot pants mit ganz viel Po wird da ganz selbstverständlich getragen. Und damit sind wir schon beim Thema. Leid mich am Arsch. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Was ist da los in Sachen Mode, frage ich Diane Durigon, unsere Fachfrau in Sachen Mode. Wie hat sich denn die Mode seit diesem, ja, nennen wir mal Arsch-Hype verändert, Diane? Und vor allem, wie findest du das, dass da jetzt lauter Hot Pants rumlaufen? Leid mich am Arsch! Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Diane, wo bist du? Okay, wir versuchen zu kommen. Gleich nochmal wieder. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my rooms are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust fit. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cool, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. The bass, let your booty go. I wanna look inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, too. cliche. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. Jetzt aber, wir haben gerade gefragt, was ist da los in der Mode? Leggings ohne Rock, zu hochgeschnittene Shorts und Hotpants. Wir fragen unsere Modeexpertin Diane Durigon. Was ist da los gerade? Was ist das für eine Mode und vor allem, wie findest du das? Ja, ich muss sagen, die Frauen in der Popmusik und in der Popkultur generell haben schon ganz klar den Trend vorgemacht. Ich finde das cool, wenn Frauen sich generell wohler in ihrem Körper fühlen, auch dank einem Trend oder einer Musikrichtung. Frauen zeigen ein neues Selbstbewusstsein und das gefällt mir ganz gut. Mhm. Man könnte fast sagen, in 2015 ist der Po das Push-Up-Dekolleté der 90er Jahre. Schöner Vergleich. Aber ich meine, jedes Jahrzehnt hat irgendwie seine Schönheitsideal, mal kurvig wie in den 50er Jahren, mal spindeldürr wie in den 90ern. Jetzt sind großzügige Popos angesagt. Aber ich selber bin der androgyne Typ eher. Mhm. Aber das bedeutet nicht, ich soll mich bis zum nächsten Jahrzehnt in einem Keller verstecken. Das ist nicht schlimm. Ja, schlimm ist aber die Leggings-Mode. Ja, genau. Ohne was drüber zu tragen vor allem, oder? Ja, genau. Also gut, daran werde ich mich nicht gewöhnen können. Das sieht aus, als hätten sie nichts an. Und zu diese Hotpants... Dazu habe ich nichts zu sagen. Also ist schon lustig, dass das doof ist nur, dass man ungemein an Stühle festgeklebt bleibt. Wenn man dann so nackig ist, ne, mit dem nackten Bein. Tja, teilweise, dass man den unteren Teil sieht, ist natürlich auch nett formuliert. In Mailand war es bei mir zumindest so, dass man ziemlich viel von dem Po gesehen hat, war aber nicht schrecklich. Wie kann ich denn meinen Po geschmackvoll in Szene setzen? Also erstmal mit gut sitzende, farblich abgestimmte Höschen, die nicht einschneiden oder Röllchen machen. Also Unterhosen? Ja. Also ich meine, mit einer guten Jeans kann man seinen Po auch sehr schön inszenieren oder einen Rock, der die Taille betont und dementsprechend einen spektakulären Hintern macht. Okay, der Trick sind also Dessous. Merkst du diesen Hype dann wiederum in deinem Laden? Was verkauft sich gut, was verkauft sich weniger? Auf jeden Fall. Also meine Kundinnen betrachten sich lange in dem Spiegel, um zu prüfen, ob die Passform zu ihnen passt, ob nichts einschneidet. Wichtig ist, wie gesagt, die Farbe des Höschen, die zu den Klamotten passen muss. Also keine dunkle Slip mit einem hellen Short. Was momentan bei Bikinis auch gut läuft, sind sogenannte Brazilian, also knappe Slips, die eben nicht die ganze Pobacken einschließt. Ich würde auch sagen, also Tangas sind auch sehr gut für breitere Hintern, denn sie teilen die Fläche sozusagen. Mhm. Und für kleine, flache Popöchen sind Slip mit geraffter Hintern perfekt. Das macht eine runde, knackige Optik. Tja, und wenn wir jetzt nun mal nicht eine knackige, runde Optik haben, wie du gerade sagst, sondern eher Frauen oder auch Männer sind, die vielleicht einen kleinen, flachen, unförmigen Po haben, tja, was können wir dann tun? Dazu stehen oder Sport machen. Alles klar. So einfach geht's. Funk aus Europa Reporterin und Modeexpertin Diane Durigon über den neuen Stil für den Arsch. Danke. Au débutant de l'amour, ma foi, il faut dire la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent et ne redescendent jamais. Ça s'envole, surtout quand c'est un l'été. Les débutants de l'amour, on voit qu'ils sourient à en crever, car les débuts ont cet atout-là de nous donner chose à rêver. S'il envole, se déroule comme on voulait. Dégringole, notre idylle, le vent levé. Au débutant de l'amour, la joie, elle est à même, elle est réelle. De beau dîner, ça y en aura, mais se consume la chandelle. Et s'envole, les souvenirs dans la fumée. Et s'envole. Passé. trois. J'aimerais dire qu'ils vont déchanter dès la minute où la bague au doigt se sera vu déjà trompé. Qui s'envole, prend le risque de tomber. Ça s'envole, surtout quand survient l'été. Les débutants de l'amour à trois, ou débutants de l'amour tout court, pourront penser qu'à cette allure-là, l'heureuse vie suivra son cours. Mais que l'on vole, des bouts de vie, de paix, d'amour. Tout s'envole, une belle nuit ou un beau jour. Il faut dire la vérité, il n'y aura jamais plus, je crois, que tes bonheurs de papier qui s'envolent, ne redescendent jamais. Ça s'envole comme le passé. René ist das Au débutant de l'amour mit seinen Tipps für die Anfänger in Sachen Liebe. Sag ich tschüss, ich bin Claudia Davino, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the driver head of town, get rid of fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. Quer durchs Ruhrgebiet. Bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. Nunca te sientas solo, solo mira tu alrededor. Dr. Krapula aus Bogotá sind die Ska- und Punk-Botschafter Südamerikas. Aus Bogotá, Colombia, Südamerika, Nicolás, en el drum. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren sie durchs Ruhrgebiet. Hey, vivan las razas. Europa Odyssee. Umsonst und draußen mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Heute in Recklinghausen, morgen in Mülheim und übermorgen in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.